Hillary Clinton hat sich einen verbalen Fehltritt erlaubt und rudert nun zurück. Am Freitag stand sie auf der Bühne in einem vollbesetzten Hotelsaal und mitten in einer Rede bei einer Fundraising-Gala stellt sie sich selbst ein Bein. Die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten spricht abfällig über die Anhänger ihres Gegenkandidaten Donald Trump. You know, to just be grossly generalistic, you can put half of Trump's supporters into what I call the basket of deplorables. Grob verallgemeinert würde ich sagen, dass es sich um einen Korb voll kläglicher Figuren handelt, oder? Rassisten, Sexisten, Homophobe, Xenophobe, Islamophobe, sucht euch was aus. Islamophobic, you name it. Im Saal erntet Clinton Lacher. Doch spätestens am nächsten Tag erntet sie auch viel scharfe Kritik. Vor allem aus den Reihen der Republikaner. Allen voran Donald Trump. Er twittert: Wow, Hillary Clinton hat meine Unterstützer so beleidigt. Millionen toller, hart arbeitender Amerikaner. Ich denke, das wird sie an den Urnen teuer zu stehen kommen. Auch sein Vizepräsidentschaftskandidat Mike Pence kritisiert das abfällige Statement bei einer Rede. So let me just say from the bottom of my heart, lasst mich aus tiefstem Herzen sagen, Hillary, das ist kein Korb voll irgendwas, das sind Amerikaner und sie verdienen deinen Respekt. Der Wirbel um ihre Aussagen ist bis Samstagnachmittag so groß, dass Clinton eine Erklärung rausgibt und zurückrudert. Sie bedauere so sehr, verallgemeinert zu haben und von der Hälfte der Trump-Unterstützer gesprochen zu haben. Sie bleibe aber dabei, dass Trump seine Kampagne vor allem auf Vorurteilen und Paranoia aufgebaut habe. Bei der Spendengala hatte Clinton für Empathie für die andere Hälfte der Trump-Anhänger geworben. Sie seien unzufrieden und wollten verzweifelt Veränderungen. Der verbale Fehltritt kommt für Clinton zur Unzeit. In den Umfragen hat Trump in den letzten Tagen Boden gut gemacht. In einigen umkämpften Staaten ist das Rennen wieder enger.